Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag. Ja, ich hatte heute schon wahnsinnig viel zu tun. Ich habe hier schon eine Menge Haushalt gemacht, Wäsche, Garten, Rasen gemäht. Das hörte gar nicht mehr auf heute quasi. Dann hatte ich sogar noch einen Kundentermin, eine Besichtigung hatte ich auch noch. Und ja, irgendwie geht mir heute die Zeit aus. Und zwar habe ich mich so gefreut, der Tag ist schön, endlich mal wieder, der Sommer ist so ein bisschen rausgekommen. Und dann hatte ich mich eigentlich gefreut, dass ich jetzt das Video für euch mache und dann noch ins Gym fahre. Und dann ist mir so aufgegangen, nee, das wird heute alles nichts, weil wir sind hier bei uns so ein bisschen ländlich und unser Gym ist nicht wie die großen Anbieter McFit oder dergleichen 24/7 auf, sondern wir haben Wochenendzeiten. Da ist unser Gym nur bis 18 Uhr auf. Also Samstag haben wir unser Gym nur bis 18 Uhr auf und Sonntag auch, unter der Woche bis 22 Uhr. Und ja, das werde ich alles nicht schaffen, weil ich will auch noch mit den Hunden raus, eine große Runde. Wie gesagt, ich will das Video fertig machen. Ich muss hier im Haushalt noch ein paar Handgriffe machen. Das finde ich ein bisschen schade heute, weil ich hatte Bock, heute wäre Brust dran gewesen, schön Bankdrücken, aber klappt nicht, klappt nicht. Also kann ich nachher heute Abend hier noch in Ruhe ein bisschen Schultern, Bauch hier. Ich habe ja meine Matte, meine Bank, werde ich ein bisschen Schultern trainieren, ein bisschen Bauch trainieren, ein bisschen Chormuskulatur trainieren und morgen früh werde ich dann ins Gym gehen. Finde ich ein bisschen schade, weil ich war voll motiviert. Also bin ich auch immer noch, aber ja, zeitlich werde ich das alles bis 18 Uhr, ist quasi nicht möglich. Schade so ein bisschen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich meinen Vertrag da nicht verlängert habe. Also der läuft jetzt am 30.09. aus, ja, genau. Und ich weiß noch nicht, wie sich das verhält, während die Gyms alle zu waren, während dieser Ausnahmezustands. Ich sage jetzt bewusst nicht ne, diesen Namen von diesem Wahnsinn, weil ich glaube, auch das läuft in irgendwelche Beschränkungen rein. Ja, während also die Gyms alle zu waren, haben die weiter Geld abgebucht und jetzt will ich mal gucken, wie die das machen. Also ich glaube, die werden die Zeit hinten dranhängen, wenn man das will. Und das kann ich mir dann, glaube ich, noch überlegen, ob ich diese 2 oder 3 Monate noch hinten dranhängen will, ab dem 30.09., ob ich da dann noch trainieren will oder ob ich mich dann gleich bei McFit anmelde und von denen dann das Geld zurücknehme. Weil ich habe früher schon mal bei McFit trainiert. McFit ist bei uns an der B6 in Garbsen. Der ein oder andere kennt das vielleicht. Die haben 24/7 auf. Das ist also wirklich entspannt. Also da ist man nicht so unter Zeitdruck. Hier bei uns ist das so, wir haben da auch so eine, naja, so eine unfreundliche, moderne Studio, so eine Fee-Fail-Studioleitung. Und wenn da 18 Uhr ist, dann sagt die schon 5 Uhr, so Leute, jetzt langsam aber da raus. Wir wollen mal Feierabend machen. Also es macht auch keinen Spaß. Das ist bei McFit alles entspannter gewesen. Bin ich auch froh, wenn ich da wieder rübergehen kann. Weil dann kann ich wirklich 24/7, wenn ich abends noch motiviert bin, noch Kraft habe und bin ich zeitlich also wirklich frei. Da habe ich schon Bock drauf. Aber mal gucken, wie sie das, welchen Deal die uns da anbieten wollen bezüglich des Geldes, das sie abgebucht haben und konnten ja keine Dienstleistung anbieten, weil die ja abschließen mussten. Können die ja auch nichts für, wie gesagt. Aber wollen wir mal gucken, wo das alles hingeht. Ja, Männer. Thema des heutigen Videos ist, sie legt dich komplett in Ketten. Und zwar möchte ich euch heute die Geschichte erzählen von einem Freund von mir, der ist Banker bei der Deutschen Bank in Hannover. Und da ist der jetzt auch schon, also der hat da damals gelernt, der ist da fast 20 Jahre jetzt da. Und der ist da Berater für Privatkunden und auch vermögendere Privatkunden beispielsweise. Also der kriegt da kein Provisionsgehalt, das ist also quasi ein relativ neutraler Berater. Berät natürlich Deutsche Bank-Produkte an den Kunden, aber da er nicht provisionsbasiert quasi vergütet wird, ist seine Beratungsleistung quasi klar natürlich an die Hausprodukte gekoppelt, aber nicht ganz so abschlussorientiert, sage ich mal. Also schon mit einer großen Beratungskomponente. Natürlich muss man da immer aufpassen, die wollen auch ihre Produkte, die haben auch ihre Umsatzziele und so weiter. Okay, aber er macht halt eine gute Beratung, er versteht sein Handwerk, er versteht seinen Job, er hat dieses Verständnis für diese Bankthemen, das macht er schon lange. Aber so viel von ihm gelernt, ist auch so ein heller Kopf, was diese Themen anbelangt. Allerdings ist er verheiratet, also er hat in der Bank seine Frau damals kennengelernt, die hat er geheiratet und mit der hat er jetzt inzwischen einen 6-jährigen Sohn und eine 2-jährige Tochter. Und zusätzlich haben die jetzt noch vor 4 Jahren ein, ich sag mal, Handwerkerhaus gekauft in einer Top-Lage, das sehr teuer war. Und die mussten nochmal gut 250.000 Euro investieren, damit sich das Ganze an deren Vorstellungen angleicht. Und jetzt ist natürlich diese typische Beziehungsdynamik, also auch bei denen, also Vollkontakt gibt es kaum noch. Da ist er auch sehr unzufrieden mit, weil die sind jetzt, wie gesagt, insgesamt sind die, glaube ich, jetzt 13 Jahre zusammen, davon 8 Jahre verheiratet. Also auch da ist, und die sind in meinem Alter. Und auch da ist komplett die Luft raus. Also es geht auch wirklich nur noch arbeiten, Garten schön machen, neue Küche kaufen, Haus einrichten, Dämmung erneuern, Badezimmer erneuern, Pflanzen pflanzen, Baumarkt fahren, Frau will aufs Konzert, Kind zum Kindergarten, Tagesmutter, wie ist das mit der Einschulung mit dem Sohn? Es geht also auch bei denen nur noch um diese Themen, es geht nur noch ums Funktionieren. Es geht also gar nicht mehr um die Individuen, um ein Paar, um Mann und Frau. Das ist alles vorbei. Es geht wirklich nur noch das Haus, der Abtrag, die Arbeit, die Sicherheit, die auf die Rente hinzuarbeiten, den Bausparvertrag, die Altersvorsorge, die externen, die Zusatzversicherung, Zahnversicherung, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, bei denen geht es nur noch um diesen Kram. Die Kinder, Sparbücher, hier, da, es ist, also Leben ist da nicht mehr. So, das ist also nicht mehr Leben, wie ich mir das vorstelle. Und das Interessante ist auch, sie ist auch eine Meisterin der Beschämung und der Manipulation. Das heißt, wenn ich mit ihm, wir gehen gerne mal Kart fahren oder wir gehen gerne mal ins Kino. Und wenn wir das dann mal alle 3 Wochen zum Beispiel machen oder alle 4 Wochen, dann sagt sie schon, na, willst du schon wieder mit Magic ins Kino? Also quasi will ihm schon wieder ins Gewissen reden und er fährt dann mit dem schlechten Gewissen quasi, dass er mit mir schon wieder ins Kino fährt und ich baue ihn dann wieder auf. Ich sage, lass dich doch von der nicht reinreden. Aber er kann natürlich jetzt aus der Situation auch kaum noch raus, weil die Verpflichtung mit dem Haus, der männliche Beschützerinstinkt für die Kinder und die Kinder will man ja auch nicht verlassen, man will ja auch für die Kinder da sein, aber für die Frau, das ist schon eine Situation, wo er auch weiß, oh mein Gott, also da fehlt eigentlich auch nur noch jetzt eine andere Frau, die ihm quasi auf der Arbeit schöne Augen macht und ihm quasi zeigt, du bist doch noch ein Mann. Wird schwer, weil so wird man ja immer mehr betaisiert und dementsprechend springen auch andere Frauen darauf nicht mehr an, weil sie ja merken, okay, der hat natürlich viele Federn in diesem Prozess gelassen. Das ist dann sehr traurig. Und ich sehe natürlich auch bei diesem noch relativ jungen Mann, wie sein Leben einfach nur dem Funktionieren gewidmet ist. Ja, warum erzähle ich euch das alles? Wenn euch diese Fesseln erstmal so angelegt sind, kommt jetzt Folgendes. Jetzt hat er, der seinen Job ja wirklich gut beherrscht, von einer anderen Investmentfirma ein Angebot bekommen und die wollten ihn einstellen. Also er verdient ungefähr bei der Deutschen Bank ungefähr 3.000 Euro netto. Die wollten ihm 1.500 Euro mehr geben plus einen Firmenwagen. Haben die ihm angeboten. Wir stellen dich ein, kriegst einen unbefristeten Arbeitsvertrag, kriegst 1.500 Euro mehr, als du jetzt verdienst, kriegst einen Firmenwagen für eine Aufgabenstellung, die ihm auch Freude gemacht hat und die genau seinem Fähigkeitenprofil entsprochen hätte. Jetzt war es aber so, dass er das natürlich mit seiner Frau besprechen muss, weil die beiden haben zusammen Haus, die beiden haben zusammen Kinder, Sohn und Tochter. Und was dabei rausgekommen ist, wirklich erschreckend. Er hat den Job abgelehnt. Seine Frau hat ihm dazu geraten, den Job abzulehnen und aus folgendem Hintergrund. Sie hat gesagt, du arbeitest jetzt schon fast 20 Jahre bei der Deutschen Bank. Du bist dort unkündbar. Dir kann da nichts mehr passieren. Dort kannst du bis zur Rente durcharbeiten. Natürlich sind 1.500 Euro mehr schönes Geld. Aber die Sicherheit ist ja schließlich noch wichtiger, weil er hat ja jetzt Haus, Frau und 2 Kinder. Und dementsprechend hat die Frau die Entscheidung getroffen und ihm in den Kopf gesetzt, dass er dieses Risiko nicht tragen kann, den Job zu wechseln, weil er hätte ja auch 6 Monate Probezeit gehabt. Und es war eine junge Firma, die von 2 anderen Bankern, die auch irgendwo ausgeschieden sind und in die Selbstständigkeit gegangen sind, gegründet wurden. Die haben ein schönes Bürogebäude und machen auch entsprechend andere Arten von Bankgeschäften und hätten ihn gerne im Team gehabt, haben ihm das alles angeboten, aber er kann es nicht antreten. Es geht nicht. Er kann nicht aus seinem sicheren Job raus, wo er seit 20 Jahren quasi diesen unkündbaren Status hat, in ein junges Unternehmen rein, wo die Frau es so bewertet hat und gesagt hat, na, man weiß ja jetzt nicht, wo die Reise in diesem Unternehmen hingeht, ob die lange bestehen werden. Warum sollten die nicht bestehen? Auch die haben ihre Umsätze gemacht. Aber das Risiko war der Frau zu groß, also lieber im sicheren Hafen bleiben, überhaupt kein Risiko eingehen, auch wenn es kein großes Risiko ist, weil er hätte mehr Geld gekriegt, er wäre nach wie vor angestellt gewesen, hätte den Firmenwagen gekriegt, also die Benefits, die er extra gekriegt hätte, wären schon gewaltig gewesen, muss man sich einfach mal hochrechnen, 1.500 Euro netto mehr sind 18.000 Euro mehr im Jahr. Das ist schon, da hat man so ein Haus mal ein bisschen schneller mit abgetragen, wenn man das noch on top kriegt. Aber er konnte es nicht. Es war nicht möglich. Seine Frau hat ihm, es ging nicht. So. Er ist so blue-pilled und musste den Weg der Sicherheit gehen. Sein eigenes Gefängnis, also die Ketten für seinen Verstand und die Ketten, die er sich selber geschaffen hat, haben ihn nicht mehr den Weg gehen lassen, mehr Geld zu verdienen und dieses vielleicht kleine Risiko einzugehen, die Firma zu wechseln und das mitzunehmen. War nicht möglich. Und das wollte ich einfach mal mit euch teilen, damit ihr euch mal vorstellen könnt, was sowas für Konsequenzen hat. Deswegen muss man ein freier Mann sein. Also das ist doch völlig logisch, wenn ich hier 3.000 Euro verdiene und die sagen, komm zu mir, du kriegst 4.500 Euro für eine Arbeit, die in etwa die gleiche ist, dann stellt sich doch die Frage nicht mehr, ob man das macht oder nicht. So. Und dann braucht man auch gar keine Angst haben, weil wenn man jetzt als Mann alleine ist und man ist ein freier Mann, der nicht in Ketten, keine Ketten um seinen Verstand hat und keine Ketten sich selber auferlegt hat, dann kann man den Weg gehen nach seiner eigenen logischen Entscheidungsfähigkeit. Und das wird einem dann genommen. Also das habe ich gedacht, oh mein Gott, in so einer Falle möchte ich niemals stecken, dass ich plötzlich nicht mehr in der Lage bin, solche Entscheidungen treffen zu dürfen. Und wie gesagt, in meiner Blue-Pill-Zeit hätte ich möglicherweise auch in solche Fallen geraten können. Ich wollte es nur mal mit euch teilen, dass ihr das wirklich mal gehört habt. Also er musste 18.000 Euro im Jahr ausschlagen, mehr. Manche Leute verdienen nur 1.500 Euro. Er hätte 1.500 Euro mehr verdienen können. Und seine Frau wählt die Sicherheit. Sie wählt ihre Sicherheit, gar nicht mal seine. Sie möchte ihren Plantagensklaven genau da haben, wo sie ihn haben will, und alles andere lässt sie nicht zu. Sie hat sich mit Händen und Füßen gewehrt und am Ende war es in ihm auch weich massiert, sodass er gar nicht mehr dagegen rebelliert hat. Also er hat sich gefügt, weitermachen wie eh und je, Dienst nach 0815, wie man es schon immer getan hat, und bloß kein Risiko, bloß kein Fortschritt, bloß keine Entwicklung. Das kann euch passieren oder hätte auch mir passieren können. Das kann jedem Mann passieren, wenn er blue-pilled unterwegs ist und sich mit unseren Themen nicht auseinandersetzt. Und deswegen ist diese Message einfach so wichtig und ich wollte sie unbedingt mal mit euch teilen. Ja, ich wünsche ihm trotzdem alles Gute. Ich mag den, aber er ist halt da drin. Also ich kann diese Verwicklung nicht lösen. Die Frau, die würde mich die Klippe runtertreten, wenn ich da irgendwie intervenieren würde. Es ist auch quasi gar nicht mehr möglich. Also wenn ein Mann sich so dermaßen verwickelt hat, man kriegt den da gar nicht mehr raus. Man kann nur am Ende des Weges, wenn er selber dann irgendwann den Weg der Entwicklung geht aus der Verwicklung, kann man für ihn da sein. Und das kann man auf jeden Fall machen, würde ich auch jederzeit machen. So einen Mann dann wieder aufbauen, den ich als Freund bezeichne. Aber jetzt in der Situation, in der er sich befindet, man kriegt auch gar keinen Zugang. Man kriegt auch gar keinen Zugang so richtig, weil die sind ja auch gegaslightet des Grauens. Also die stecken ja auch so drin in diesem Trott und in diesen Abläufen. Und da ist ja gar kein Raum, um mal eine Stunde abzuschalten und einfach mal in Ruhe nachzudenken. Wer bin ich? Wo bin ich? Warum bin ich? Wie ist es? Was ist überhaupt passiert? Diesen Luxus, den hatte ich irgendwann mal ein paar Mal im Leben, dass ich mir einfach diese Zeit nehmen konnte, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetzen konnte, um einfach auch diese Einblicke zu bekommen, weil die bekommt man wirklich nur in der Ruhe. Wenn man permanent durchs Leben gepeitscht wird, von der Arbeit nach Hause. Also das war auch so, nur noch mal ganz kurz zum Schluss, auch hochinteressant, bei dem gleichen Paar habe ich auch so mitbekommen. Ich habe mal mit denen eine Immobilienbesichtigung gemacht, auch als sie sich ein Haus gesucht haben, hatte ich auch ein Haus im Angebot, sag ich, kommt Leute, guckt euch das an, sind die gekommen. Wir beide haben uns dann noch kurz, sie war dann, da war, wie war denn das, der Sohn, die Tochter war noch nicht da, der Sohn war noch ein bisschen kleiner und die sind wieder ins Auto gestiegen, also die Frau mit dem Sohn, da war der so, weiß ich nicht, eins. Und wir standen noch vom Auto, vom Haus und haben noch kurz geschnackt, ob wir uns noch mal irgendwann nächste Woche sehen wollen, Kino, Kart fahren, keine Ahnung. Und wir haben nur 45 Sekunden, noch nicht mal eine Minute miteinander gesprochen. Auf einmal macht sie das Fenster runter, sagt, Schatz, wir wollen jetzt auch los, ihr könnt auch noch ein andermal in Ruhe sprechen. Und was sagt er in dem Moment? Ja, du, wir wollen ja jetzt auch los, lass uns ein andermal sprechen. Also er hat einfach das, was sie gesagt hat, nochmal wieder wiederholt. Und da merkt man, wer am längeren Hebel sitzt und wer die Kontrolle hat und wer überhaupt die Führung vorgibt. Und das ist ganz, ganz schrecklich. Also ganz, ganz schrecklich. Ich habe das danach auch meiner Ex dann erzählt. Ich habe, wenn du jemals so mit mir reden würdest, ich hätte gesagt, gut, will ich gar nicht weiter ausführen, aber so würde eine Frau niemals mit mir reden, niemals im Beisein meiner Freunde. Also da muss man dann seinen Mann stehen, also da muss man sie wirklich in die Schranken weisen, das geht gar nicht. Und das hat er in der Situation nicht gemacht und damit schaukelte sich die Respektlosigkeit natürlich immer weiter auf, weil sie weiß, sie muss ihn nicht respektieren. Ganz, ganz schreckliche Dynamiken. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar, geht euren eigenen Weg. Es ist die einzige Art und Weise, als zu leben und seine Freiheit und seine Integrität zu wahren. Alles andere, quasi, man gibt dem anderen quasi eine geladene Pistole und sagt, bitte ziel mir auf den Kopf. Und wie gesagt, jeder muss seinen Weg auf seine Art und Weise gehen, seine Erfahrung auf seine Art und Weise treffen. Nur das sind so Entscheidungen, die überschreiten Dimensionen, die man dann da getroffen hat. Und diese Art von Verwicklungen sind sehr, sehr, sehr schwer, nur mit viel Schmerz und viel, viel Geld und viel Leid wieder aufzulösen. Ja, da tut mir jedermann auch leid, der diesen Weg gehen muss, aber wir haben uns alle irgendwo reinmanövriert und sind dann froh, wenn wir da, erst wollen wir da unbedingt rein und am Ende sind wir froh, wenn wir da endlich wieder draußen sind. Und deswegen macht das diese Messages hier von uns Content-Producern quasi auch so wichtig, dass das an viele Männer rankommt, um, man soll das einfach mal gehört haben. Man soll das einfach mal gehört haben, dass man vielleicht dann in der Lage ist, die ein oder andere Illusion zu durchschauen und dafür sich die richtige Entscheidung zu treffen. Männer, ich denke, meine Message ist klar. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wieder auf eure Daumen hoch, auf eure Kommentare und lasst mir ein Abo da. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns morgen. Tschüss!